bekommen noch Alimente. Das ist ne ganz schöne Mann. Früher hatte DC über alle gelacht. Kinder sagten, Mensch, gib ein bisschen Acht. Jetzt muss DC erstmal die Lehre bestehen.